find ich keinen Schlaf. Seit den Stunden, als ich dich traf, brennt ein Feuer ganz tief in mir. Und ich spür nur du. Du bist Traum und Erfüllung für mich. Meine Welt dreht sich nur um dich. Wenn du da bist, dann denke ich. Erst ein Cappuccino, dann ein bisschen Vino. Und dann sehr viel du. Nur das Licht der Kerzen, Wärme in den Herzen und Musik dazu. Jeder Tag eine Tür in ein Land, das Sehnsucht heißt. Denn ich weiß, nur du, du gibst mir so viel Zärtlichkeit. Du hilfst mir durch die Dunkelheit. Meine Uhr läuft nach deiner Zeit. Erst ein Cappuccino, dann ein bisschen Vino. Und dann seh zum Wärme in den Herzen und Musik dazu. Ich denk nur noch daran, egal was ich auch tu. Erst ein Cappuccino, dann ein bisschen Vino und dann du. Dann ein bisschen Vino und dann sehr viel du. Nur das Licht der Kerzen.